Kundgabe 6717. Empfangen am 17. und 18.12.1956. Einsetzungsworte des Abendmahls. Es werden euch noch oft Fragen gestellt werden, die ihr nun wahrheitsgemäß beantworten sollet. Und immer müsstet ihr euch dann an mich wenden, dass ich euch belehre durch meinen Geist, dass ich euch die rechten Gedanken eingebe, dass ihr die rechten Worte aussprechet, wenn dies von euch gefordert wird. Da ich aber will, dass die Wahrheit den Menschen zugeleitet wird, werde ich meine Lichtträger auch stets erleuchten. Ich werde es nicht zulassen, dass sie irriges Gedankengut entgegennehmen. Ich werde ihre Abwehrkräfte und ihren Abwehrwillen stets unterstützen und ihr Empfinden für die reine Wahrheit verstärken und so auch immer bereit sein, Probleme zu lösen, die Anlass von Meinungsverschiedenheiten und Debatten geistiger Art sein können. Denn alles ist mir bekannt und jeder zweifelnde oder fragende Gedanke ist mir ersichtlich, weshalb ich auch immer wieder den Menschen auf der Erde und auch den Seelen im Jenseits Gelegenheit gebe, sich jeder Zweifelsfrage zu entäußern, um sie ihnen dann auch wahrheitsgemäß beantworten zu können. Denn im geistigen Reich werden noch weit mehr solcher Fragen gestellt als auf Erden, wo die Menschen noch zu sehr durch irdische Gedanken und Ziele abgelenkt werden und solche Gedanken nicht oft an sich herankommen lassen. Aber sie sind auch wieder oft Anlass der großen Verflachung auf geistigem Gebiet, weil Irrtum von denkenden Menschen abgewiesen und auch oft nun jegliche Glaubenslehre damit abgelehnt wird. Also Irrtum zu völliger Glaubenslosigkeit führen kann. Wahrheit aber kann solche Zweifler nachdenklich werden lassen. Und auch zum Glauben können sie wieder kommen, wenn sie guten Willens sind. Und so ist es von besonderer Wichtigkeit, immer wieder Aufschluss zu geben über die Einsetzungsworte des Abendmahls, die ihr Menschen zum Anlass nehmet, eine allen Menschen sichtbare Handlung als meinen Willen hinzustellen, deren außer Achtlassung ihr als Sünde, als strafbare Unterlassung brandmarket und euch nun völlig das Verständnis dafür verloren ging, was jene meine Worte bedeuteten. Der eine kommt nun mit allem Eifer den von Menschen erlassenen Vorschriften und Gebräuchen nach. Der andere erkennt sie als sinnlos und verwirft nun völlig meine Worte, deren Sinn aber doch so bedeutungsvoll war und ist und bleiben wird, weil ich durch jene Worte nur euch Menschen gemahnen wollte, den innigen Zusammenschluss mit mir herzustellen, der Sinn und Zweck eures Erdenlebens ist. Denn nur durch diesen innigen Zusammenschluss macht ihr euch fähig, von mir Licht und Kraft in Form meines Wortes entgegenzunehmen, die euch zur Vollendung verhelfen. Ihr Menschen nun glaubet, in enge Bindung mit mir zu treten, durch einen rein äußerlichen Vorgang, durch die Entgegennahme von Brot und Wein, die ihr als mein Fleisch und mein Blut betrachtet. Und immer wieder muss daher euer irriges Denken berichtigt werden. Ich kann mich nicht mit euch verbinden, bevor ihr euch nicht zur Liebe gestaltet habt. Die Liebe erst stellt den Zusammenschluss mit mir her. Und dann erst kann ich mit euch das Abendmahl halten. Ich kann euch sättigen mit dem Brot des Himmels, mit meinem Wort, mit meinem Fleisch und Blut. Meine Einsetzungsworte nun, tue dies zu meinem Gedächtnis, waren die Aufforderung an meine Jünger gleicherweise auszuteilen, wie ich ihnen ausgeteilt hatte. Denn das, was ich ihnen darbot, Brot und Wein, das hatten sie reichlich von mir empfangen, denn ich habe sie gelehrt und ihnen ein Wissen vermittelt. Ich hatte ihnen mein Wort in Fülle dargeboten, und sie sollten nun mein Evangelium hinaustragen in die Welt. Sie sollten mein Wort weitertragen, auf dass die Menschen Kenntnis erhielten von mir, auf dass sie mich nicht aus ihrem Gedächtnis verloren, denn die Menschheit musste von mir und meinem Erlösungswerk unterrichtet werden, weil sie nur durch den Glauben an mich zur Seligkeit gelangen konnte. Ich habe also meinen Jüngern durch diese Einsetzungsworte: Tue dies zu meinem Gedächtnis, den direkten Auftrag erteilt, mein Wort den Mitmenschen darzubieten, das Brot des Lebens, das Manna, das vom Himmel kommt. Und ich reichte ihnen als Zeichen der den Menschen so dringend nötigen geistigen Speise irdisches Brot und irdischen Wein. Meine Jünger aber verstanden mich, weil ich oft in Entsprechungen zu ihnen redete, weil mein Geist ihnen das Verständnis dafür erschloss. Ich reichte ihnen Brot dar mit den Worten: Das ist mein Fleisch. Und ich ließ sie den Wein trinken mit den Worten: Das ist mein Blut. Und ich meinte damit mein Wort mit seiner Kraft, denn ich selbst bin das Wort, das Fleisch geworden ist für euch Menschen. Die Bedeutsamkeit, mit mir das Abendmahl zu nehmen, von mir selbst gespeist zu werden mit meinem Wort, das allein die rechte Seelennahrung ist, das der Seele zum Leben verhilft, ist von den Menschen völlig verkannt worden, die sich damit begnügten, bildlich nur den Gang zum Tisch des Herrn zu gehen. Denn mich selbst können sie niemals durch eine solche äußerliche Handlung veranlassen, mich mit ihnen zusammenzuschließen, wenn nicht die erste Voraussetzung vorhanden ist, dass sich der Mensch zur Liebe gestaltet hat. Und zum Zweiten muss der Mensch von ganzem Herzen begehren, mein Wort zu hören. Dann erst begehrt er, gespeist zu werden. Und dann erst kann ihm die Nahrung für seine Seele geboten werden. Dann also esset ihr mein Fleisch und trinket mein Blut. Das fleischgewordene Wort selbst schenkt sich ihm und reichlich fließet ihm nun die Nahrung für seine Seele zu. Denn nun wird er an meinem Tisch gesättigt und getränkt werden, er wird mein Gast sein und ich selbst halte mit ihm das Abendmahl, wie ich es verheißen habe. Als ich zur Erde niederstieg, kam das Wort selbst zur Erde. Ich brachte den Menschen, was sie nötig brauchten. Und weil ich nur beschränkte Zeit auf Erden weilte, bildete ich mir selbst meine Jünger aus, ihnen mich durch mein Wort offenbarend und ihnen dann das Amt erteilend, an meiner Statt den Menschen mein Wort zuzuleiten, dass die Menschen dann, wenn sie es auslebten, in den Zustand versetzen sollte, mit mir in engste Verbindung zu treten und das Brot des Himmels von mir zu begehren. Fleisch und Blut ist etwas Lebendes, und etwas Lebendes nur kann eure toten Seelen zum Leben erwecken. Auch mein Wort kann für euch nur leere Buchstaben sein, und dann wird es euch nicht zum Leben erwecken. Erst wenn ihr Fleisch und Blut genießet, wenn ihr euch an meinem Tisch von mir selbst laben lasset, werdet ihr das Leben und die Kraft dessen spüren, was ich selbst euch biete. Und dann esset ihr mein Fleisch und dann trinket ihr mein Blut und ihr werdet gesunden und leben ewiglich. Die Bedeutung aber, die ihr Menschen meinen Worten unterlegt habet, kann keinen Nachdenkenden, ernstlich nach Wahrheit strebenden Menschen befriedigen, denn sie schafft Verwirrung und Dunkelheit, sie schenkt kein Licht. Und das Einhalten äußerer Formen wird keinen geistigen Fortschritt bringen. Wo aber innige Liebe zu mir und zum Nächsten die Voraussetzungen schafft, dort wird auch die Bindung mit mir hergestellt, und der Vorgang des Abendmahles braucht dann keine leere Form mehr zu sein, weil ich selbst dann der Seele die Nahrung verabreiche und weil sie in meinem Wort nun eine Stärkung erfährt, die ihr auch das Bewusstsein des Lebens schenkt. Weil mein Fleisch und mein Blut in Wahrheit von dem Menschen genossen wird, mit dem ich das rechte Abendmahl nun halten kann. Amen.